Wenn er es doch versucht, töte ich ihn. Ich öffne die Tür. Der Talonfighter sah aus wie ein fliegender gelber Adler. Er war in der Lage, bis in das Universum aufzusteigen und zu anderen Welten zu fliegen. Doch dorthin wollte Skeleton. Er jagte donnernd über die Wüste der Zeit hinweg. Es muss! Zur gleichen Zeit, als He-Man in die Windfalle Skeletors geriet und darin gefangen wurde, kämpfte Man-at-Arms sich durch die Eisberge im Norden von Eternia, um das Geländemobil Flip-Track unter schwierigsten Bedingungen zu erproben.